paso beats. Jo, Dicker, was ist los? Ich bin hier gerade zu Hause, Dicker. Kommst du raus? Ja, Mann, 35 Grad, Alter. Richtig. Dabei, Großer. 10 Minuten im Park. Yeah. Sommer, Sonnenschein, die Leute sind gut gelaunt, freizügiger und die Körper schön gebräunt. Es ist die schönste Zeit und das all die Jahre. Eisbier, Fußball, Grillen, das ist das Wahre. Manche lieben es, sich zu sonnen im Park. Andere Joints rauchen an einem sonnigen Tag oder ein kühles Bier. Jeder so wie er es mag. Ich liebe alles, wenn du mich so fragst. Ich steh auf, die Sonne knallt mir ins Gesicht. Mein Zimmer ist zwar dunkel, trotzdem alles voller Tageslicht. Geh auf den Balkon, Bauarbeiter völlig dicht. Das ist das Zeichen, dass es endlich wieder Sommer ist. Ich nehm mein Handy und ruf die Homes an. Frag, ob jemand frei hat und sich mit mir treffen kann. Ich mach mich fertig, dann ab in den Park, wo ich mit Fußball und Kasten auf die Atzen wart. Komm angekommen, wird das erste Bier gezischt. Wie das eiskalte Bier meine Kehle erfrischt. Es macht unglaublich Spaß, so ein sonniger Tag. Saufen, Sommer, Fußball spielen, genau das, was ich mag. Ich nehm Fußball, jetzt wird gezockt, so wie früher. Im Sommer macht es einfach mehr Spaß als im Frühjahr. Unsere Lungen machen nicht mehr so mit, darauf geb ich mir ein Bier. Los, trink jetzt mit, yeah. Sommer, Sonnenschein, die Leute sind gut gelaunt, freizügiger und die Körper schön gebräunt. Es ist die schönste Zeit und das all die Jahre. Eisbier, Fußball, Grillen, das ist das Wahre. Manche lieben es, sich zu sonnen im Park. Andere Joints rauchen an einem sonnigen Tag oder ein kühles Bier. Jeder so wie er es mag. Ich liebe alles, wenn du mich so fragst. Der Park ist voll, alle Menschen sind am Grillen. Schön gegrilltes Fleisch, so lässt es sich chillen. Doch am meisten freue ich mich auf das Schwimmen, denn so kann der Sommer erst richtig beginnen. Schön am Strand liegen, beim Wettschwimmen siegen, vom 3-Meter-Turm mit nem Flying Rizzo fliegen. Sich am Strand freuen, sich danach wieder häuten. Manchmal geh ich auch nur schwimmen, wegen den Bräuten. Betrink mich am Strand, wach auf mit nem Sonnenbrand. Leg mich dann einfach nackt in den Sand. Geh zur Strandbar, erstmal Pommes mit Currywurst. Ich schulde dazu, denn ich hab auch noch Durst. Lass die Jacken im Schrank, man braucht nur T-Shirt, haben Glückshormone, jeder sucht hier den Flirt. Das ist das Geilste, deswegen lieb ich den Sommer. Wenn du vorbei bist, bitte fang noch mal von vorne an. Bitte. Sommer, Sonnenschein, die Leute sind gut gelaunt, freizügiger und die Körper schön gebräunt. Es ist die schönste Zeit und das all die Jahre. Eisbier, Fußball, Grillen, das ist das Wahre. Manche lieben es, sich zu sonnen im Park. Andere Joints rauchen an einem sonnigen Tag oder ein kühles Bier. Jeder so wie er es mag. Ich liebe alles, wenn du mich so fragst.